visto che le situazioni sono in molti modi analoghe, ma che ci sono anche differenze. E una di quelle differenze in tutti quegli scontri di politica ecclesiastica è dato dall'esistenza in Germania delle facoltà di teologia, mentre in Italia furono soppresse e mentre in Italia già da un tempo non erano più attive. In Germania c'erano queste facoltà di teologia e l'amico e collega Trippen ha modificato un po' il tema della sua relazione, non parla su Episkopat und Fakultäten, ma parla sulle facoltà di teologia tra pretese dello Stato e malcontenti e sfiducie e risentimenti da parte della Chiesa. E già questo titolo spiega molto bene la situazione in cui si trovavano, non solo all'Ottocento, queste facoltà di teologia. Aggiungo che c'erano anche facoltà di teologia protestante che si trovavano in una situazione più facile di fronte allo Stato. Il professor Trippen, che è già intervenuto in tante discussioni, non ha più bisogno di essere presentato, dico solo che ha scritto due grandi opere, una sulle elezioni degli arcivescovi di Colonia nel 8 e primo 900. Sapete che anche il diritto di nomina o elezione è una delle grandi differenze che passano tra i paesi di lingua germanica e l'Italia in quel periodo. E poi ha scritto un libro sul modernismo, sulla crisi modernista in Germania, e ultimamente è uscito, da lui curato, un volume sulla storia del seminario maggiore di Colonia. E questo dimostra già che lui è non solo storico, ma è molto attivo nel campo della Chiesa. Lui era per più di 10 anni rettore di questo seminario maggiore a Colonia, e da qualche anno è canonico nel capitolo metropolitano di Colonia, cioè coinvolto in situazioni, costellazioni e discussioni che tutti conoscete dai giornali, cioè un uomo che sta tra la scienza e la pratica ecclesiale. Bitte sehr. Ja, gestern möchte ich anknüpfen an eine Bemerkung von Herrn Kollegen Meyer, dass also der Kulturkampf eine kirchenpolitische Zuspitzung. Herr Meyer hat gestern gesagt, dass der Kulturkampf eine kirchenpolitische Zuspitzung einer tiefer sitzenden geistigen Auseinandersetzung ist. Und diese geistige Auseinandersetzung, die kann man an den Spannungen um die katholisch-theologischen Fakultäten beziehungsweise an den Spannungen zwischen der sogenannten deutschen Universitätstheologie und der von Rom ausgegebenen Neuscholastik sehr gut feststellen. Seit ihrer Gründung anlässlich der Neuorganisation der deutschen Mittelstaaten nach dem Wiener Kongress von 1815 standen die theologischen Fakultäten an den staatlichen Universitäten Deutschlands unter dem Misstrauen des Papstes und der Bischöfe. Das hing mit den Umständen ihrer Gründung zusammen. Die neu umschriebenen deutschen Mittelstaaten waren konfessionell gemischt. Die Kirchen wurden im Sinne des aufgeklärten Staatsabsolutismus als dem Staat eingegliederte, vom Staat zu beaufsichtigende Anstalten betrachtet. Ihnen war die ethisch-moralische Volkserziehung, die Prägung loyaler Staatsbürger oder, wie man es damals ausdrückte, Untertanen zugedacht. Diese Aufgabe der Volkserziehung und Volksbeeinflussung war dann vor allem den Geistlichen gestellt. Deshalb war es das Bestreben der Staaten, auf die Ausbildung der Geistlichen bestimmenden Einfluss zu nehmen, indem man sie den Bischöfen weitgehend entzog und an staatliche Fakultäten verlegte. Nachdem die früheren kirchlichen Universitäten und Studieneinrichtungen fast ausnahmslos der Säkularisation zum Opfer gefallen waren, wurde die Gründung von Landesuniversitäten bzw. die Umwandlung älterer Universitäten in Landesuniversitäten zum Anlass genommen, eine, sei es evangelische, sei es katholisch-theologische Fakultät zu errichten. Das geschah, wie zum Beispiel 1818 in Bonn, ohne Zuziehung, jedenfalls ohne angemessene Beteiligung der kirchlichen Autoritäten. Wobei zu berücksichtigen ist, dass in Preußen, in Hannover und in den südwestdeutschen Staaten erst in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts die Bistümer neu umschrieben und besetzt wurden. Es war also gar niemand da, mit dem man sich hätte verständigen oder den man von kirchlicher Seite hätte zuziehen können. Mit der Einrichtung staatlicher Fakultäten zur Ausbildung der künftigen Volkserzieher hatte man es eiliger. So wurde zunächst in Ellwangen, später in Tübingen 1817 eine katholisch-theologische Fakultät für Württemberg errichtet, 1818 die bereits erwähnte Fakultät an der Rheinischen Landesuniversität Preußens in Bonn. Bei den Vereinbarungen zwischen dem Heiligen Stuhl und den Mittelstaaten über die Bistumszirkumskription während der 20er Jahre wurde den Diözesen zwar ein Priesterseminar zugestanden, das sich jedoch bei Vorhandensein einer staatlichen Fakultät innerhalb der Diözese auf die geistliche und praktische Vorbereitung zu den Weihen zu beschränken hatte. Der erste Oberhirte des neu errichteten Erzbistums Köln hatte 1824 bei den Verhandlungen in Berlin über die Einrichtung seines Bistums erhebliche Mühen, einen Mindesteinfluss auf die Bonner Theologische Fakultät, insbesondere auf die Anstellung und Entlassung ihrer Professuren und auf das Lehrprogramm, den staatlichen Verhandlungspartnern abzuringen. Erst seinem zweiten Nachfolger, dem berühmten Kardinal Johannes von Geisel, gelang es im Zuge der Beilegung der Kölner Wirren 1842, die erzbischöflichen Rechte gegenüber der Bonner Fakultät noch etwas auszudehnen bzw. zu präzisieren. Die Bischöfe erhielten zwar überall die Möglichkeit, die Universitätsausbildung ihrer künftigen Priester durch Priesterseminare oder Theologenkonvikte nach der geistlichen Seite hin zu ergänzen, doch waren auch diese Häuser oft genug universitäre oder staatliche Institute oder standen zumindest unter staatlichem Einfluss, wie etwa das Wilhelmsstift in Tübingen, das herzoglich-georgianische Priesterseminar in München oder auch das erste Bonner Konvikt. Diese Anbindung wissenschaftlicher Theologie an staatliche Universitäten, dieser Zwang zur Auseinandersetzung mit der häufig parallel vertretenen evangelischen Theologie und manchen Disziplinen der philosophischen Fakultäten, hat der Theologie der Kirche insgesamt eher genutzt als geschadet. Ich glaube, das gestern von einem der italienischen Kollegen schon verstanden zu haben, dass er das feststellte. Und hat der deutschen Theologie zu ihrem international anerkannten wissenschaftlichen Rang verholfen. Doch fiel eine solche staatliche Fremdsteuerung von Theologie und Priestererziehung aus dem Rahmen der international organisierten Kirche heraus. Es gab bisweilen berechtigte, häufig überzogene Sorgen um die Kirchlichkeit staatlich beamteter und kirchlichem Zugriff weithin entzogener Theologieprofessoren. Ich spreche nicht über die Gegenwart, sondern über die Vergangenheit. Das lange weit verbreitete Klischee von der grundsätzlichen kirchenkritischen Tübinger Schule zum Beispiel kann nach Erforschung der Tatsachen nicht mehr aufrechterhalten werden. Doch gab es von allem Anfang an in Rom und bei manchen Bischöfen Deutschlands eine erhebliche Skepsis gegenüber der angeblich unzureichend in die Kirche integrierten deutschen Universitätstheologie, eine Skepsis, die durch gelegentliche Konfliktfälle ihre Bestätigung zu finden schien. Während in Rom nach der Wiedererrichtung der Gesellschaft Jesu 1814 und der Wiedereröffnung des Collegium Germanicum 1818 ein einheitlicher Wiederanschluss an die Traditionen der Scholastik versucht wurde, entwickelte sich in Deutschland eine Vielfalt theologischer Ansatzpunkte und Schulen. Allein in dem 1805 von elsässischen Theologen gegründeten Mainzer Priesterseminar griff man ebenfalls auf die scholastische Tradition zurück, bei enger Anlehnung an das Papsttum und straffer Kirchendisziplin. Durch die über ein ganzes Jahrhundert weit verbreitete Zeitschrift Der Katholik und über einflussreiche Bischofspersönlichkeiten, die aus der Mainzer Schule hervorgingen, etwa Kardinal Geißel in Köln, gewann die Mainzer Schule erheblichen Einfluss auf die deutschen Kirchenverhältnisse. Und Rom fand einen Wegbereiter des Ultramontanismus und des Ersten Vatikanums in Deutschland. Der Mainzer Einfluss schien vorübergehend in Frage gestellt, als das Großherzogtum Hessen-Darmstadt 1830 nach dem bereits bekannten Muster eine katholisch-theologische Fakultät an der Landesuniversität in Gießen einrichtete und mit Tübinger Theologen besetzte. Doch zog schon nach 21 Jahren, 1851, Bischof Ketteler die Priesterausbildung an das Mainzer Seminar zurück, das fortan Hort der Neuscholastik in Deutschland blieb, unterstützt von Absolventen des Collegium Germanicum, die seit der Mitte des Jahrhunderts in zunehmendem Maße auf Bischofsstühle und Seminarprofessuren in Deutschland berufen wurden. Ein kräftiges Bollwerk erhielt die römisch geprägte Neuscholastik auf diese Weise in Würzburg durch die Berufung der Altgermaniker Denzinger, Hergenröther und Hettinger ab 1854. Doch an den deutschen Staatsfakultäten entwickelte sich die Theologie sonst auf ganz anderen, durchaus nicht unkirchlichen Bahnen. So an der Bayerischen Landesuniversität, die zunächst noch in Ingolstadt, dann vorübergehend in Landshut war und schließlich ab 1826 in München ihren Sitz hatte. Dort war die zentrale Gestalt Johann Michael Seiler. Kein Zweifel, dass der hochbegabte, angesehene Theologe und junge Priester Seiler starke Einflüsse von der mächtig durchbrechenden Aufklärung in allen Bereichen geistigen Lebens empfing. Seine originale Kraft ist aber gerade darin zu spüren, dass er eben nicht in der starren Abwehr der neuen, vielfach bedrohlichen Geistigkeit sich festlegte, sondern dass er die guten Kräfte der Aufklärung und anderer Zeitströmungen aufnahm und um den angefochtenen Glauben in der neuen Zeit glaubhaft darzustellen und zu leben, so urteilt Georg Schweiger. Der Grundzug des Christentums, wie Seiler es verkörperte und vorlebte, war Tiefe aus der Heiligen Schrift, den Kirchenvätern und der Liturgie lebende Frömmigkeit. Treue Liebe zur Kirche, verbunden mit edler Aufgeschlossenheit für alles Gute und Schöne in der Welt, soweit Schweiger. Zudem von Seiler seelsorglich betreuten Münchner Kreis gehörten Kronprinz Ludwig und die entscheidenden Männer in der Umgebung des späteren Königs, die auf die ersten Berufungen an die von Landshut nach München verlegte Landesuniversität Einfluss nahmen. Durch Seiler und nach ihm durch Josef Görres, Franz von Bader und Ignaz von Döllinger wurde die Münchner Universität für Jahrzehnte zum katholischen Ausstrahlungszentrum in Süddeutschland. Mag sein, dass die ersten Häupter der Tübinger Schule, Johann Sebastian von Drei und Johann Baptist Hirscher, noch unter dem Einfluss der Aufklärung und ihrer Reformanliegen standen. Schon mit Johann Adam Möhler waren jedoch die Tübinger Fakultät und ihr Organ, die Theologische Quartalschrift, in die Bahnen einer Kirchlichkeit eingeschwenkt, die römischen Ansprüchen hätte genügen können. Rudolf Reinhardt stellt zu Recht fest, die Tübinger Fakultät habe nicht nur den eigenen theologischen Nachwuchs hervorgebracht, sondern im ganzen 19. Jahrhundert zahlreiche Wissenschaftler an andere Fakultäten abgegeben. Nirgendwo in Deutschland wurde von staatlicher Seite so viel für den theologischen Nachwuchs getan, wie gerade in Württemberg. Wenn es für den römischen Zweifel an deutscher Universitätstheologie eine berechtigte Angriffsfläche gab, dann am ehesten bei Georg Hermes in Bonn. Eduard Hegel hat beschrieben, wie Hermes auf zeitbedingt unzureichender theologischer Grundlage in sein Lehramt hineinwuchs und den Brückenschlag zwischen Kants Philosophie und dem Offenbarungsglauben vergeblich versuchte. Der Ausgangspunkt, der Georg Hermes Gedankensystem im Gegensatz zur Kirche brachte, ist, wie Kritiker des Hermesianismus dargetan haben, philosophisch gesehen die Autonomie der Vernunft, dogmatisch betrachtet das Nicht-Erfassen des Übernatürlichen. Die Auseinandersetzung zwischen der vielschichtigen deutschen Universitätstheologie und der von Rom unterstützten Neuscholastik setzte erst um die Mitte des 19. Jahrhunderts ein. Die posthume Verurteilung der Lehre des Hermes 1835, er war 1831 gestorben, war ein erstes Signal. Die Unterdrückung des Hermesianismus an der Bonner Fakultät und im Kölner Klerus durch Erzbischof Geißel ab 1842 bildete die erste Großaktion. Sie ging über in den Kampf gegen die Philosophie Anton Günthers in Wien, Herr Weiß hat gestern davon gesprochen, die 1857 initiiert wurde. Inzwischen hatte Bischof Ketteler die Theologenausbildung von Gießen nach Mainz zurückverlegt und in die Hände von Neuscholastikern gegeben. Die Würzburger Fakultät wurde mit Altgermanikern besetzt, die durch die Verfassungen von 1848 bzw. 1850 garantierte Kirchenfreiheit gab dem kirchlichen Leben, dem Vereins- und Ordenswesen unter ultramontaner Führung mächtigen Auftrieb. Die gewinnende Gestalt Pius des IX. Zog unter den neuen Verkehrsmöglichkeiten, man denke an die Entwicklung der Eisenbahn, erstmals Pilgerströme nach Rom und brachte von dort römisches Gedankengut und römische Frömmigkeitsformen nach Deutschland zurück. Kardinal Geißel konnte zum Beispiel fast unbemerkt und unter weitgehender Zustimmung von Klerus und Volk seiner Erzdiözese die bis dahin gebräuchlichen liturgischen Bücher, das Kölner Missale, das Kölner Rituale und das Kölner Kantuale, durch entsprechende römische Bücher ersetzen, sowie römische Andachtsformen einführen. Er berief den vielleicht bedeutendsten Vertreter der in Rom geprägten Theologen Matthias Josef Scheben als Dogmatiker an das Kölner Priesterseminar, das fortan einen theologischen Kontrapunkt zur Bonner Fakultät bildete. Geißel veranstaltete darüber hinaus 1860 ein Kölner Provinzialkonzil, das in seinen Themen und in seiner Tendenz wie ein Vorspiel zum Ersten Vatikanum ein Jahrzehnt später sich ausnimmt. So vielschichtig und in ihrer Einstellung zu Papst und Bischöfen differenziert die von Rom gefürchtete deutsche Universitätstheologie war, seit der Mitte des Jahrhunderts wurde der Münchner Kirchenhistoriker Ignaz von Döllinger ihr Exponent. Als theologischer Autodidakt war Döllinger schon mit 24 Jahren 1823 Professor für Kirchenrecht und Kirchengeschichte am Lyzeum in Aschaffenburg geworden. Als frisch Promovierter wechselte er mit 27 Jahren an die neu organisierte Theologische Fakultät nach München, wo er auf Franz von Bader und vor allem auf den Görres-Kreis stieß, aber von Anfang an auch Kontakte über den Münchner Raum und den kirchlichen Rahmen hinaus suchte. Bis zum Revolutionsjahr 1848 war Döllinger, der eine reiche theologisch-literarische Tätigkeit entfaltete, Vorkämpfer der Kirchenfreiheit und ultramontaner Ideen gewesen. 1848 noch stand er als Abgeordneter der Frankfurter Paulskirche in regem Austausch mit dem Kölner Kardinal Geißel, dem Haupt der ultramontanen Bewegung in Deutschland. Doch in den 50er Jahren überwand Döllinger die apologetische Enge. Je tiefer er in die Kirchengeschichte eindrang und weitreichende Kontakte gewann, fand er auch zu kritischen Positionen. Eine Schlüsselfunktion in seiner Entwicklung nahmen die sogenannten Odeonsvorträge vom 5. und 9. April 1861 über Papsttum und Kirchenstaat ein. Döllinger stellte die Notwendigkeit eines Kirchenstaates für den Bestand der Kirche in Frage und übte Kritik an dessen Verwaltung, was ihn fortan in Rom zur persona minimae grata machte. Daneben war Döllinger von der offenbar werdenden Tendenz der römischen Kurie beunruhigt, alle nicht-neuscholastischen Theologen an den deutschen Universitäten auszuschalten und kaltzustellen, sowie eine katholische, sprich römisch-neuscholastische Universität in Deutschland zu gründen. Also Versuche in Richtung Eichstätt hat es also schon sehr früh gegeben. Angesichts solcher Entwicklungen betrieb Döllinger über mehrere Jahre, 1863 schließlich erfolgreich, das Projekt einer Gelehrtenversammlung, die sich in der Abtei St. Bonifaz in München versammelte. Wenn auch die Tübinger fernblieben, nicht weil sie etwas gegen Döllinger hatten, sondern weil sie die Zuziehung der als minder bewerteten Seminarprofessoren nicht erdulden wollten, wenn also die Tübinger auch fernblieben, so war doch die Versammlung von 84 katholischen Gelehrten, Priestern und Laien unter Döllingers Vorsitz ein Ereignis von nachhaltiger Wirkung. In seiner Rede »Die Vergangenheit und Gegenwart der katholischen Theologie« griff er den neuscholastischen Monismus an und forderte Freiheit für die theologische Arbeit sowie strenge Anwendung der wissenschaftlichen Methode, womit Rom immer seine Probleme gehabt hat. Schon auf der Versammlung kam es zu Auseinandersetzungen mit der neuscholastischen Fraktion, zumal mit dem Kölner Seminardogmatiker Scheben. Mehr noch war man in Rom über die Entwicklung der Dinge in Deutschland beunruhigt. Die Münchner Gelehrtenversammlung und Döllingers parallel erschienenes Buch »Die Papstfabeln des Mittelalters« dürften zu den Auslösern für die Enzyklika Quanta Cura und den ihr beigegebenen Syllabus vom 8. Dezember 1864 gehören, in dem 80 der hauptsächlichsten Irrtümer der Zeit, wie es hieß, katalogisiert waren, und der eine Kampfansage an den Liberalismus und an alle als Errungenschaft der Zeit geltenden Erscheinungen betrachtet wurde. Sehr bald steuerte dann der kuriale Kurs auf ein Konzil zu und es wurde klar, dass dabei die Stellung des Papstes in der Kirche umschrieben werden sollte. Die schlimmen Befürchtungen der nichtrömischen auf das 1867 definitiv angekündigte Konzil wurden überboten, als im Februar 1869 auf Veranlassung des Kardinalstaatssekretärs Antonelli der Pariser Nuntius Chigi in die Civiltà Cattolica die Nachricht lancierte, die wahren Gläubigen Frankreichs würden vom Konzil die positive Fassung und Begründung der Dekrete des Syllabus sowie die einmütige Akklamation der päpstlichen Unfehlbarkeit ohne lange Abstimmungen erwarten. Döllinger fühlte sich durch diesen in ganz Europa beachteten Artikel besonders herausgefordert. Er hatte, wie Schweiger feststellt, mit dem ganzen Gewicht seines Namens gegen eine Definition des päpstlichen Jurisdiktionsprimates und der Unfehlbarkeit in der vorgesehenen Form gekämpft. Seit dem alarmierenden Artikel in der Civiltà fürchtete er, dass seine schlimmsten Ahnungen Wirklichkeit würden. Ein solches Dogma in Verbindung mit dem Syllabus würde die Kirche noch viel mehr von der Zeit abschließen, sie noch tiefer in die geistige Inferiorität eines Ghetto-Daseins stoßen. Er fürchtete, dass die Kurie auf dem Umweg über das Konzil mittelalterliche Herrschaftsansprüche wieder geltend machen und durch die kirchlichen Massen einen Druck auf die Staaten ausüben wolle. Auf zwei Wegen kämpfte Döllinger gegen die Verwirklichung der römischen Dogmatisierungspläne. In 5 heftigen Artikeln wandte er sich unter dem bald durchschauten Pseudonym Janus zwischen dem 10. und 15. März 1869 gegen die angestrebten Dogmen. Vom Dezember 1869 bis zum Juli 1870 sollten die römischen Briefe vom Konzil unter dem Pseudonym Quirinus folgen, für die Döllingers Schüler Lord Acton in Rom das Material besorgte. Doch der über seine Nichtberufung als Nicht-Konzilstheologe verbitterte Döllinger, Professoren sind immer schon eitel gewesen, begnügte sich nicht mit der literarischen Fehde gegen die Papstdogmen. Er bewegte im April 1869 den bayerischen Ministerpräsidenten Chlodwig Fürst zu Hohenlohe, durch eine von ihm verfasste Zirkulardepesche bei den europäischen Regierungen anzufragen, ob man bereit sei, den höchstwahrscheinlich staatsgefährdenden Beschlüssen des bevorstehenden Konzils durch eine gemeinsame Grundsatzerklärung zuvorzukommen. Die europäischen Mächte zogen es jedoch vor, beobachtend abzuwarten. Außer dem Kreis von Gelehrten, der sich um Döllinger in München geschart hatte, gab es in Bonn ein zweites anti-infallibilistisches Zentrum. Anlässlich einer zweiten, bescheidener besetzten Gelehrtenversammlung in Bonn war 1865 die Gründung des theologischen Literaturblattes beschlossen worden. Als Herausgeber firmierte der Bonner Alttestamentler Franz Heinrich Reusch in Verbindung mit der katholisch-theologischen Fakultät zu Bonn und unter Mitwirkung zahlreicher Gelehrter, wie es im Impressum hieß. Vor allem der Bonner Dogmatiker Franz Xaver Dieringer, einst Vertrauensmann Kardinal Geißels und dessen Speerspitze gegen den Hermesianismus in Bonn, beschickte die Zeitschrift mit scharfen Rezensionen und Beiträgen gegen die neuscholastische Tendenz der kurialen Theologen und gegen die Dogmatisierungspläne des Konzils. In den Jahren 1869-70 trafen sich die Bonner Theologen mit sonstigen am Konzil interessierten katholischen Universitätskollegen, zum Beispiel Georg von Hertling, fast täglich gegen Mittag zu einem Spaziergang im Bonner Hofgarten zur sogenannten geistlichen Börse, auf der eine eindeutig anti-infallibilistische Stimmung vorherrschte. Gleichzeitig schlug im benachbarten Kölner Pastoralblatt dagegen Matthias Josef Scheben scharfe Töne gegen die Bonner Professoren und ihre Voreingenommenheit gegen das Unfehlbarkeitsdogma an. Die vor breiter und gespannt beobachtender Öffentlichkeit gegen die absehbaren Papstdogmen agitierenden Professoren konnten sich in ihrer Haltung bestätigt fühlen, weil neben zahlreichen Bischöfen des europäischen Auslandes auch die Mehrzahl der deutschen Bischöfe den Dogmatisierungsplänen unentschlossen oder sogar kritisch gegenüberstand. Nach ausführlichen Beratungen auf der Bischofskonferenz in Fulda beschloss die Mehrzahl von 14 Bischöfen am 7. September 1869, den Papst in einem eigenen Schreiben zu bitten, er möge das Unfehlbarkeitsdogma von der Tagesordnung des Konzils absetzen, da seine Definition inopportun sei und großen Schaden stiften werde. Wie bekannt gehörten die deutschen Bischöfe in ihrer Mehrzahl auf dem Ersten Vatikanum zur anti-infallibilistischen Minderheit, die das Konzil vor der Verabschiedung und Verkündigung der Konstitution de Ecclesia Christi mit den Papstdogmen am 18. Juli 1870 verließ. Einzelne dieser Bischöfe, wie Karl Josef Hefele von Rottenburg, haben sich erst nach längerem Zögern und nach heftigen inneren Auseinandersetzungen dazu durchringen können, sich den Beschlüssen des Konzils einschließlich der Papstdogmen zu unterwerfen. Man kann es als Tragik betrachten, dass ausgerechnet die deutschen Bischöfe ihre Theologen an den staatlichen Fakultäten zur Unterwerfung unter die Konzilsbeschlüsse nötigen mussten. Da zahlreiche Theologen vor allem in München, Bonn, Breslau und Braunsberg dazu nicht bereit waren, kam es zu existenzgefährdenden Krisenzuständen an mancher dieser Fakultäten, die zu den auslösenden Momenten des Kulturkampfes ab 1873 gehörte. Ich will von diesen Existenzkrisen der Fakultäten zwei darstellen, die eine ausführlich, die andere sehr summarisch, damit ich im zeitlichen Rahmen bleibe. Ich nehme München in der ausführlichen Form und werde dann zu Bonn noch ein paar Sätze sagen. Nachdem Döllinger im Vorfeld und während des Konzils heftig gegen die Dogmatisierung der päpstlichen Unfehlbarkeit gekämpft hatte, musste Erzbischof Scherr von München ihn nach dem Konzil zu einer Klarstellung seines Standpunktes auffordern. Ob er dabei ebenso wie der Kölner Erzbischof Melchers gegen die Bonner Fakultät zu rasch und zu ungeschickt vorgegangen ist, wie Schweiger meint, ist nicht leicht zu beurteilen. Döllinger, Senior und Haupt der Münchner Fakultät, Lehrer mehrerer seiner Kollegen, hatte die Fakultät schon vor dem Konzil als Instrument in seinen Kampf gegen die Papstdogmen einbezogen. Wenige Wochen nach der Zirkulardepesche des bayerischen Ministerpräsidenten an die europäischen Regierungen in Sachen Unfehlbarkeit sandte das Staatsministerium am 29. Mai 1869 5 ebenfalls von Döllinger formulierte Fragen über die Relevanz der befürchteten Konzilsbeschlüsse für die Staat-Kirche-Beziehungen an die theologischen und juristischen Fakultäten der Landesuniversitäten in München und Würzburg. Georg Denzler, der die Auswirkungen des Ersten Vatikanums auf die Münchner Fakultät sorgfältig auf der Basis der Akten erforscht hat, stellt fest, in der theologischen Fakultät begann nun eine jahrelange Auseinandersetzung, die anfangs harmlos erschien, aber schon bald das Kollegium in 2 Parteien spaltete und schließlich in einem offenen Schisma endete. Schon bei diesem ersten Vorgang zeigte sich, dass die Fakultät ein Kollegium von ausgeprägten Individualisten war. Das gilt aber nicht nur für die Münchner Fakultät der Vergangenheit. In dem Meinungsbildungsprozess ein erhebliches Maß an Geduld hätte aufbringen müssen und dazu nicht in der Lage war. Am 10. August 1869 beschloss die Fakultätsmehrheit ein Gutachten für die Regierung im Sinne der Bedenklichkeit der zu erwartenden Konzilsbeschlüsse. Ein Separatvotum vertraten der Dogmatiker Alois Schmidt und der Pastoraltheologe Valentin Thalhofer. Sie vertraten das Gegenteil, Syllabus und Unfehlbarkeit seien für den Status quo der Staat-Kirche-Beziehungen irrelevant. Während des Konzils hielt Döllinger sich innerhalb der Fakultät zurück, während er eine heftige öffentliche Agitation betrieb, die den Minoritätsbischöfen in Rom helfen sollte, ihnen jedoch nur Peinlichkeiten bereitete und sie in eine Distanzierung von Döllinger trieb. Schon für den 20. Juli 1870 lud der Dekan Thalhofer die Fakultät ein, dem tags zuvor aus Rom heimgekehrten Erzbischof Scherr in Amtstracht, in schönem Samtkittel, eine Aufwartung zu machen. Der Bericht des Erzbischofs vom Konzil endete mit den Worten: Nun aber, da die Entscheidung gefallen ist, gelte es, der Kirche die Treue zu halten. Zu Döllinger gewandt sagte der Erzbischof: Nicht wahr, Herr Stiftspropst, Sie bleiben auch bei der Kirche. Döllinger, offensichtlich etwas verwirrt, erwiderte in bitterem Ton: Ja, bei der alten Kirche bleibe ich. Wohl um die Stimmung der Professoren zu lockern, lud Erzbischof Scherr die Fakultät am 5. August zum Essen ein. Doch Döllinger hatte den Kampf noch nicht aufgegeben. Zunächst plante er mit dem liberal-antikirchlichen Kultusminister Johann von Lutz die Veröffentlichung der Konzilsdekrete in Bayern durch die Verweigerung des Placetum Regium zu verhindern und die Kündigung des Konkordates von 1817 ins Gespräch zu bringen. Für den Minister bzw. für König Ludwig II. Verfasste er einen Fragekatalog an die theologischen und juristischen Universitätsfakultäten, der am 9. August 1870 abgesandt wurde. Gleichzeitig mit dem Versand des Fragekatalogs an die Fakultäten hatte sich das Ministerium an die bayerischen Bischöfe gewandt, um sie daran zu erinnern, dass die Publikation der Beschlüsse des Vatikanischen Konzils an das Placetum Regium gebunden sei und jedes eigenmächtige Vorgehen als Verstoß gegen die Verfassung geahndet werde. Es war dies sozusagen der letzte Trumpf, den Lutz und Döllinger gegen das Konzil auszuspielen hatten. Doch die Ereignisse überschlugen sich in einer ganz anderen Richtung. Am 25. August 1870 kam in Nürnberg auf Einladung Döllingers eine Gruppe antiinfallibilistischer Professoren zusammen, die in einer Erklärung nach Döllingers Entwurf die Ökumenizität des Konzils und die vatikanischen Dogmen ohne Umschweife verwarfen. Die Versammlung sollte eine parallele Gegenveranstaltung zur Fuldaer Bischofskonferenz vom 30. und 31. August sein, die einen ausgleichenden, das katholische Volk beruhigenden Hirtenbrief beschloss. Danach blieb Scherr keine andere Wahl mehr, als der Münchner Fakultät durch ein Schreiben vom 20. Oktober 1870 eine klare Stellungnahme zu den Konzilsbeschlüssen abzuverlangen. Die Auseinandersetzungen darüber machten den Riss in der Fakultät sichtbar. Nach langen Kämpfen beschloss die Fakultätsmehrheit am 29. November 1870, ich zitiere wörtlich, aufgrund eines solchen moralischen Gesamtkonsenses der Bischöfe den ökumenischen Charakter des Vatikanischen Konzils und der Beschlüsse desselben, insbesondere der Beschlüsse der Ecclesia Christi, mit rückhaltloser Überzeugung und Hingebung festhalten zu wollen. Nicht unterschrieben wurde diese Erklärung von dem Kanonisten Isidor Silbernagel, dem Döllinger Schüler Johann Friedrich und von Döllinger selbst. Während Silbernagel sich später unterwarf und Friedrich seine Ablehnung ungeschützt vertrat, hüllte sich Döllinger in rätselhaftes Schweigen. Auf sein und Minister Lutz Betreiben richtete der Senat der Münchner Universität im Wintersemester 1870-71 eine Anfrage an die Theologische Fakultät nach dem Wortlaut des Schriftwechsels mit dem Erzbischof in Sachen Erstes Vatikanum und rügte die Fakultät, die Korrespondenz mit dem Erzbischof direkt und nicht auf dem Dienstweg, das heißt über den Senat, geführt zu haben. Es kam zu einem halbjährigen Streit zwischen Senat und Fakultät über die Stellung des Münchner Erzbischofs zur Fakultät. In diese Zeit fiel auch Döllingers persönliche Auseinandersetzung mit Erzbischof Scherr um die Annahme der Konzilsbeschlüsse. Am 4. Januar 1871 forderte Scherr den Professor und infolierten Stiftspropst an der Hofkirche St. Cajetan auf, die Konzilsbeschlüsse im Glaubensgehorsam anzunehmen. Döllinger brachte das gewiss auch aus Gelehrtenstolz nicht fertig, doch aus seinen Briefen aus dieser Zeit wird auch die Gewissensnot des redlichen Christen und Priesters Döllinger spürbar. Am 29. Januar 1871 antwortete er dem Erzbischof: Wenn es mir gelingt, die Überzeugung zu gewinnen, dass diese Lehre die wahre, die durch Schrift und Tradition verbürgte sei, und dass ich, der ich bisher mit der großen Mehrzahl der deutschen Theologen das Gegenteil glaube, mich im Irrtum befinde, dann werde ich nicht anstehen, dies ohne Rückhalt und ohne Beschönigungsversuche vor der Welt zu bekennen. Mehrfach bat der mit sich ringende Professor um Verlängerung der Bedenkfrist. Inzwischen erhielt er zur Vollendung des 72. Lebensjahres ein bestärkendes Glückwunschschreiben des Königs. Auch der selbst um sein Ja zum ersten Vatikanum ringende frühere Kollege und Bischof von Rottenburg, Karl Josef Hefele, schrieb am 11. März 1871: Döllinger, so lange und so frühe schon, wo noch andere schliefen, der Vorkämpfer für die katholische Kirche und ihre Interessen, der erste unter den deutschen Theologen, der Ajax des Ultramontanismus, soll suspendiert oder exkommuniziert werden, und das von einem Erzbischof, der nicht den tausendsten Teil der Verdienste Döllingers hat. Das ist schrecklich, so wörtlich Hefele. Während Friedrich am 15. März 1871 definitiv die Unterwerfung unter die Konzilsbeschlüsse ablehnte, bat Döllinger noch einmal um eine Verlängerung der Bedenkzeit um 12 bis 14 Tage. Doch am 29. März 1871 teilte auch Erzbischof Scherr seine Ablehnung mit, deren Text man drei Tage später in der Augsburger Allgemeinen Zeitung nachlesen konnte. Das Medium Presse einzuschalten war schon damals eine Waffe, und der entscheidende Satz der Theologenerklärung Kardinal Ratzingers ist, dass man also doch bitte überhaupt nie und niemals sich der Medien bedienen durfte. Der Heilige Apostolische schaut die Zeitung wie der Teufel das Weihwasser. Zunächst unterrichtete Scherr am 2. April durch einen Hirtenbrief das Erzbistum über die Entwicklung um Döllinger. Mit dem nächsten Schritt Scherrs war die Fortexistenz des Georgianums und auch der Münchner Fakultät in Frage gestellt. Man muss wissen, dass es in Bayern für jedes Bistum ein sogenanntes königliches Lyzeum gab, wo der gewöhnliche Bistumsklerus ausgebildet wurde. Und das Georgianum und die Münchner Fakultät lebten davon, dass die bayerischen Bischöfe einige besonders begabte Studenten zum Studium nach München abordneten. Doch am folgenden Tag, dem 3. April 1871, untersagte der Erzbischof den Theologiestudenten seiner Diözese den Besuch der Vorlesungen Döllingers und Friedrichs. Das Münchner Ordinariat machte Döllinger ein letztes Mal darauf aufmerksam, dass eine Exkommunikation unumgänglich sei, wenn er seinen Standpunkt nicht ändere. Das Regensburger Ordinariat hatte schon hatte den im Georgianum wohnenden 7 Diözesanalumnen schon vor der feierlichen Verkündigung der Konzilsdekrete im Juli 1870 strengstens verboten, die Vorlesungen Döllingers zu hören. Thalhofer, der rührige Direktor des Georgianums, versuchte im Blick auf den Fortbestand seines Hauses, diese Maßnahme rückgängig zu machen. Es gelang ihm aber nicht. Nach dem Wintersemester 1869-70 mussten die in München studierenden Theologen aus dem Regensburger Bistum in das Diözesanseminar zurückkehren. Die Ordinariate in Passau, Augsburg und Speyer schlossen sich dem Münchner Vorgehen an und verboten ihren in München studierenden Alumnen ebenfalls den Besuch der Vorlesungen von Döllinger und Friedrich. Wer diese Verordnungen übertrete, werde aus der Zahl der Priesteramtskandidaten gestrichen. Was viele längst schon befürchtet und nicht wenige mit Ungeduld herbeigesehnt hatten, so berichtet Denzler, wurde am 17. April 1871 Wirklichkeit. Erzbischof Scherr verhängte über den Stiftspropst Döllinger die Excommunicatio Major. Noch am selben Tage wurden Döllinger und König Ludwig von dieser folgenschweren Entscheidung des Münchner Oberhirten unterrichtet. Der gefeierte Theologe, dem es bei aller Kritik an der Kirche doch um das Wohl dieser Kirche ging, sah sich nun von ihrer Gemeinschaft ausgeschlossen. Der König hatte über seinen Vatikangesandten vergeblich noch in letzter Minute das Unheil Döllingers abzuwenden versucht. Ludwig hielt Döllinger auch nach der Exkommunikation die Treue. Döllinger blieb nominell Stiftspropst an St. Cajetan und Ordinarius der Fakultät. Er hat sich auch nicht verlocken lassen, der sich bald bildenden altkatholischen Kirche beizutreten. Er wollte nicht Altar gegen Altar stellen. 1873 ernannte ihn Ludwig zum Präsidenten der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Auch bekleidete er 1872-73 ostentativ das Amt des Universitätsrektors. Trotzdem waren die beiden letzten Jahrzehnte im Leben Döllingers eine Phase der Bitterkeit. Am 18. April traf Professor Friedrich dieselbe Strafe des Kirchenausschlusses. War er seinem Lehrer bisher in hartnäckiger Opposition gefolgt, so teilte er jetzt mit ihm auch das bittere Los der Exkommunikation. Für die Fakultät verschärfte sich dadurch die Existenz bedrohende Situation, zumal am 26. Januar 1872 der seit längerem kranke Neutestamentler Franz Xaver Reitmeier verstarb und wenige Monate später der Alttestamentler Abt Bonifatius Haneberg von St. Bonifaz die Fakultät als Bischof von Speyer verließ. Die Fakultät musste bedacht sein, ihr angeschlagenes kirchliches Ansehen und ihren Personalbestand wiederherzustellen. Das erste versuchte sie mit einer öffentlichen Erklärung am 3. Juli 1871. Um den Entwurf von Schmid und Thalhofer hat es wieder heftige Auseinandersetzungen innerhalb der Fakultät gegeben. Abt Haneberg setzte durch, dass Döllinger und Friedrich vor der Veröffentlichung ein letztes Mal mit eintägiger Frist gemahnt und gebeten wurden, ihren Schritt rückgängig zu machen. Auch dieser letzte Versuch blieb vergeblich. Die Erklärung der Fakultät verhinderte nicht, dass die Bischöfe auch weiterhin ihren Theologen das Studium in München verboten. Bezüglich der Ergänzung der Fakultät ging es den Professoren wie dem Münchner Erzbischof zunächst nur um einen Ersatz für Döllinger in der Kirchengeschichte, 1872 auch um Nachfolger auf den exegetischen Lehrstühlen. Da Döllinger als Universitätsrektor die Anstellung eines Nachfolgers in der Kirchengeschichte verhinderte, musste der Kanonist Silbernagel bis 1886 die Kirchengeschichte mitvertreten. Ein weiterer Schachzug Döllingers war die Beförderung des exkommunizierten Friedrich zum Ordinarius für Dogmengeschichte mit Symbolik christlicher Archäologie und Literaturgeschichte. Eine Kombination, über die man heute schmunzeln würde. Fakultät und Erzbischof mussten sich damit im Juni 1872 abfinden, damit die Berufung des Neutestamentlers Scheck und die Beförderung des Josef Bach zum Ordinarius für Pädagogik und Philosophie zugestanden wurde. Denzler weist darauf hin, die bayerische Regierung hatte das größte Interesse daran, dass die Existenz der theologischen Fakultät nicht noch mehr gefährdet werde. Waren doch schon Stimmen laut geworden, die eine Ausbildung des Klerus ausschließlich in kirchlichen Lyzeen forderte. Dies aber wollten die Verantwortlichen im Kultusministerium unter allen Umständen verhindern. Doch angesichts der weiteren Mitgliedschaft der mit Vorlesungssperre durch die Bischöfe belegten Exkommunikati und der im Übrigen mäßigen Besetzung fristete die Münchner Fakultät noch viele Jahre ein Kümmerdasein, bis durch die Berufung des Kirchenhistorikers Alois Knöpfler und des Neutestamentlers Otto Bardenheuer 1886 bessere Zeiten eingeläutet wurden. Um mich an mein Wort zu halten, will ich nur noch wenige Sätze über Bonn sagen. In Bonn gab es 5 Ordinarien, von denen sich 4, vor allem der Dogmatiker Dieringer, sehr im anti-vatikanischen Sinne profiliert hatten. Und der Kölner Erzbischof war der Erste, der eine Unterwerfung von seinen Professoren verlangte. Das Ergebnis war, dass Dieringer sich nach langem Zögern unterwarf, unter dem Hohn und Spott der Öffentlichkeit und seiner Kollegen in der Fakultät, sodass ihm nichts anderes übrig blieb, als auf sein Kanonikat im Kölner Dom und an seinen Lehrstuhl in Bonn zu verzichten und in seine sigmaringensche Heimat sich auf ein kleines Pfarramt zurückzuziehen. Die anderen 3 von den Konzilsopponenten traten der altkatholischen Bewegung bei. Einer von ihnen wurde Generalvikar des altkatholischen Bischofs in Bonn und sie bildeten also die Mehrheit der Fakultät. Nur noch ein Ordinarius und einige Privatdozenten waren katholisch im kirchlichen Sinne. Und das hatte zur Folge, dass durch den beginnenden Kulturkampf wurde dann auch das Konvikt in Bonn geschlossen, sodass also auch in Bonn die Fakultät rapide schrumpfte in ihrer Hörerzahl. Sie hatte im ersten halben Jahrhundert ihres Bestehens ein Drittel bis knapp die Hälfte der Gesamtstudentenzahl der Bonner Universität ausgemacht und jetzt sackte sie also ab und es konnten auch in Köln keine Priester mehr geweiht werden, weil der Erzbischof im Exil lebte durch den Kulturkampf. Also in Bonn kommt im Gegensatz zu Bayern noch der Kulturkampf in den ganzen Prozess hinein. Die letzten Altkatholiken, 2 von ihnen haben bis zur Jahrhundertwende gelebt und sind Mitglieder der Fakultät geworden. Und erst im Zuge der Beilegung des Kulturkampfes, vor allen Dingen durch einen der Kirche wohlgewogenen, weitsichtigen Ministerialdirektor Althoff im Berliner Kultusministerium, gelang es ab den 80er Jahren, die Fakultät mit nicht nur katholischen, sondern auch sehr ordentlichen Professoren zu besetzen, deren bester und bedeutendster, allerdings auch charakterlich schwierigster, der Kirchenhistoriker Heinrich Schröers gewesen ist. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ringraziamo noi di questo vastissimo panorama della teologia accademica in Germania nell'Ottocento con le 2 grandi correnti, di cui quella ultramontana fu sostenuta, propagata dalla Curia Romana e da alcuni vescovi in alcuni seminari e di cui quella tedesca ebbe i suoi centri proprio nelle maggiori facoltà di teologia, Monaco, Bonn, Tübingen, eccetera. Avete sentito come la relazione si è poi concentrata sul curriculum, sulle attività di Döllinger, sulla crisi degli anni 60 e durante il concilio, c'è anche a pagina 12 il sunto in lingua italiana. Vorrei aggiungere soltanto 2 cose o 3 cose. Il fatto, spiegato bene, che la stampa si interessava tanto e partecipava così attivamente, sia quella liberale sia quella cattolica ultramontana, ci ricorda in quanta misura, oggi impensabili, gli eventi ecclesiastici teologici erano nel centro dell'attenzione pubblica. Si vede, leggendo i giornali tedeschi e austriaci degli anni 69, 70, 71, si ha un po' l'impressione che siano un po' giornali ecclesiastici, anche se forse erano anti-ecclesiastici, si vede proprio da quelle discussioni quanta importanza ebbero le discussioni di allora sia per i liberali sia per i cattolici. E poi che Aggiungerei ancora che l'annunziatura apostolica a Monaco ha fatto tutto per sostenere soltanto la corrente ultramontana nella teologia tedesca e dai miei ricordi di lavori che ho fatti 2 decenni fa, ricordo anche come l'annunziatura fece tutto per screditare la teologia cosiddetta tedesca, dicendo che fosse solo influenzata dal protestantesimo e dal criticismo e da Kant, eccetera, eccetera, negando la loro cattolicità negli anni durante il concilio. Per i grandi retroscena culturali rimando, siccome quest'opera è stata tradotta in italiana, alla, se non sbaglio, alla Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert von Franz Schnabel, il quale nel quarto volume di questa storia spiega il nascere delle correnti teologiche e culturali nel cattolicesimo tedesco dal romanticismo fino alla metà del secolo. Con ciò passiamo alla discussione per la quale abbiamo quasi mezz'ora. Herr Weiß, bitte. Machen wir eine Liste, damit wir sehen, was nun auf uns zukommt. Also, es wären also Weiß, Becker und Braun. Bitte, Herr Weiß. Weber. Ja, zwei Anmerkungen. Jetzt muss ich doch wieder auf eine Literatur hinweisen. Es ist vielleicht doch interessant. Es erscheint in den nächsten Wochen ein Sammelband von Aufsätzen über Döllinger, herausgegeben von Georg Denzler und Grasmück, ich glaube Karl Ludwig Grasmück, Glauben und Geschichte zum 100. Todestag von Johann Ignaz von Döllinger, Josef Johann Ignaz von Döllinger. Ich weise besonders hin auch auf den dort befindlichen Aufsatz von Hermann H. Schwedt, der eine Reihe neuer Dokumente bringt zu Döllinger. Und etwas vom Interessantesten für mich war daran, dass Döllinger ursprünglich beim Syllabus mitwirken sollte und dass dies nur daran gescheitert ist, dass er schon auf der Reise nach Italien war und dann brach in Rom die Cholera aus und er ist dann wieder zurückgefahren. Also das ist vielleicht total neu. Und auch über die Vorgeschichte des Syllabus bringt hier Schwedt einige interessante neue Dokumente, die bisher nicht bekannt waren. Aber ich gehe nicht ins Einzelne. Ich denke, das ist ein recht gutes Buch. Ich kann es empfehlen, ja. Dann nur eine kurze Anmerkung zu dem gelehrten Stolz. Ich weiß nicht recht, ob hier nicht tatsächlich die Angriffe, die dann von römischer Seite gegen Döllinger geführt wurden, weiterleben. Es wurde ja gesagt, wie kann ein Mann sich gegen die ganze heilige katholische Kirche erheben? Das war eigentlich das große Verbrechen Döllingers, dass er sich da nicht gebeugt hat. Und sicher, hier spielt auch wohl das Urteil von Jörg eine Rolle, der in seinem sonst recht vornehm gehaltenen Nachruf auf Dölling in den historisch-politischen Blättern, Erinnerungen eines alten Amanuensis, diesen gelehrten Stolz Döllingers heraushebt. Also wenn man weiß, welches Verhältnis Jörg zu Döllinger hatte seit 1860, man kann das nachlesen in den Briefen, Briefwechsel, den Albrecht herausgegeben hat, und welche Rolle er doch spielte, er hat nach vorne sich mit Döllinger abgegeben und auf der anderen Seite hat er mit Hergenröder zusammen gemacht, aber das nur kurz. Also ich möchte da ein Fragezeichen anbringen. Ja, questa superbia, nessuno crede che questi scienziati avessero agito per superbia. Questa era un topos della propaganda ultramontana, peraltro molto spesso discusso nella letteratura, ma nessuno di noi storici ci crede. Entschuldigung, bitte. Sì, appunto la questione di Döhling era appena ricordata dal professor Lill su questa vanità che forse poi dopo la morte sfuma, come poteva un uomo da solo ergersi contro la Chiesa. E faceva inoltre alcune riflessioni, alcuni suggerimenti bibliografici su alcuni volumi usciti di recente su Döhlinger, su Fede e Storia Döhlinger e su una serie documentaria in cui ci sono dei riferimenti molto importanti al sillabo, soprattutto sulla preistoria, sull'avanstoria del sillabo. Sì, su cui dovrò. Ja, zu Döhlinger Jörg kann man die Gewichte auch etwas anders verlagern, etwas anders die Dinge sehen. Döhlinger und Jörg haben ja sehr lange zusammengearbeitet, etwa bezüglich der Aufarbeitung der Reformation aus katholischer Sicht. Und diese Dinge gingen dann durch die Entwicklung auseinander. Das hat sicher eine gewisse tragische Komponente. Und man kann hier natürlich auch die Frage stellen, ob Döhlinger den ursprünglichen Ansätzen treu geblieben ist, der zusammen mit Jörg gearbeitet hat. Ich würde die Rolle Jörgs hier nicht so negativ beurteilen. Das aber nur nebenbei, also in Antwort auf das, was Sie sagten. Meine Frage zielt eigentlich mehr auf die Neuscholastik, die bei Ihnen eine sehr schlechte Bewertung erfährt. Ich möchte doch darauf hinweisen, dass die Neuscholastik einige Begriffe ausgebildet hat und eine Lehre ausgebildet hat, hinsichtlich der Zusammenarbeit von Kirche und Staat etwa, dass sie wieder aufgenommen hat gewisse Ansätze der katholischen Staatslehre, Neuscholastik, Neutomismus, etwa die Dualismus-Volkfürsten, die eine gewisse Möglichkeit geboten haben, sich also mit den politischen Emanzipationsbestrebungen adäquat auseinanderzusetzen. Zu der Situation, die Sie, noch ein weiteres zur Neuscholastik. Man darf auch nicht verkennen, dass hier Auseinandersetzungen etwa mit dem Zeitgeist sehr intensiv geführt worden sind, etwa mit dem Materialismus. Gestern hatten wir ja ein einschlägiges Referat. Ganz kurz noch etwas zu der Situation in Bonn. Hier hat sich doch diese Kampfsituation sehr negativ ausgewirkt, etwa für katholische Wissenschaftler, die nicht der Theologie angehört haben. Ich denke an Hertling. Es war eine sehr schwierige Situation. Man war sehr alleingelassen damals, gerade auch seitens der offiziellen Kirche. Da möchte ich an Sie die Informationsfrage stellen. Das habe ich nicht ganz verstanden. Position Hertling-Gieringer, die Hertling hat sich ja gegen diese geistliche Börse orientiert und es gab da eine Zusammenarbeit zwischen katholischen Laien, die eben auf der Seite der Kirche damals gestanden blieben. Man sollte auch hinsichtlich Münchens nicht ganz verschweigen, dass später katholische Wissenschaftler Schwierigkeiten hatten, dorthin berufen zu werden, wobei Friedrich auch eine gewisse Rolle gespielt hat. Danke sehr. La traduzione. Dunque, breve riferimento al Döhlinger, anzitutto su queste componenti anche drammatiche di questo rapporto di cui si è discusso proprio appena adesso, sui contributi della neoscolastica, se non ho capito male, alla comprensione di una dottrina Chiesa-Stato, sulla coscienza dello Stato che si ebbe nella neoscolastica con questo forte dualismo tra popolo e principe, tra popolo e sovrano. Inoltre la situazione, un altro punto, la situazione dei professori nelle accademie universitarie dei vari posti, a Bonn per esempio, anche i professori cattolici non teologi per le loro grosse difficoltà in questa situazione conflittuale e a Monaco anche gli scienziati cattolici avevano dei grossi problemi professionali proprio nel gestire la loro cattedra, la loro professione. Ein Seitenblick auf die Freiburger Situation zeigt eine ungeheuer starke Verbreitung des Altkatholizismus, sodass also manche Kirchengemeinden, römische katholische Kirchengemeinden, geradezu verschwanden, wenn man bedenkt, dass im südbadischen Raum, also so große Kirchen wie etwa das Münster von Säckingen, ganz altkatholisch wurden. Ein vielleicht noch weiterer interessanter Aspekt, dies hatte nicht nur Auswirkungen auf die theologischen Fakultäten, sondern nach der Sedisvakanz, nach dem Tod Hermann von Vicaris 1868, kommen Streitigkeiten über den Wahlmodus heraus. Eine erste vom Domkapitel erstellte Liste wird von Jolly, dem Kulturkampfminister Badens, abgelehnt. Er bittet um die Erstellung einer zweiten Liste. Non possumus war die Antwort darauf aus Rom. Und als Jolly dann damit droht, den nicht besetzten Bischofsstuhl durch einen Altkatholiken besetzen zu lassen, werden nicht nur die Freiburger Domherren, sondern auch die römischen Nunzien sehr willfährig und erstellen eine zweite Liste. Also die Angst vor dem Altkatholizismus hat ihnen wirklich hier diesen Unschwung gebracht. Aber dass Jolly einen altkatholischen Bischof nach Freiburg gesetzt hätte, ist eine interessante Sache des Kulturkampfes. Contributo alla situazione di Friburgo, dove la disputa è grossissima, soprattutto in alcuni ambienti del cattolicesimo del Sud Baden, dove prevale una forte quantità di vecchi cattolici, fino a coinvolgere il capitolo e tutto il clero in dispute anche gravi con Roma circa la sede vacante, che poi mi pare venga rimpiazzata, venga costituita con un vecchio cattolico. No, minacciava, cioè quando la sede fu vacante, il capitolo proponeva una terna che non fu una lista che non fu accettata, si chiedeva una seconda lista, il capitolo si rifiutava, allora il ministro minacciava di istituire un vescovo vecchio cattolico e poi hanno fatto una seconda lista, si vede per paura di questa imposizione. Sì, Baden è l'unica regione tedesca in cui il vecchio cattolicesimo ha potuto conquistare alcune comunità, intere comunità pharaien, comunità cattoliche che passavano al vecchio cattolicesimo. Forse c'è anche il problema della continuità di un certo riformismo tipo Westenberg eccetera. Ja, ich möchte eher auf den ersten Teil Ihres so umfangreichen und instruktiven Referates eingehen, nämlich die Frage Fakultäten, Verhältnis zum Staat, Seminare im Generellen. Sie haben ein wenig betont, dass diese Fakultäten Staatsfakultäten waren und dass dies eine als sehr bitter empfundene, dauernde Ingerenz der Ministerialbeamten mit sich führte. Nun, das ist in deutschen Bundesstaaten, in den gemischten Bundesstaaten, ja nicht anders als in den übrigen katholischen europäischen Staaten, wo es theologische Fakultäten gibt, auch. In Österreich blieb die theologische Fakultät auch bis zur liberalen Ära unter der strikten Aufsicht der alten österreichischen Universitätsverfassung. Auf der anderen, und wir haben in Frankreich haben wir das System der Université, bei der die Theologie zwar überhaupt nicht vorkommt, aber die Diözesanseminare sind hier auch in letzter Instanz unter der Aufsicht des Präfekten. Auch wenn nicht eine permanente Kontrolle dieser sehr vielen Seminare stattfindet. Die Alternative zu den theologischen Fakultäten, die ja auch nun staatliche Förderung erhielten und deshalb auch geschätzt wurden letzten Endes. Die Alternative dazu zeigt die Entwicklung der kirchlichen Studien in Italien. Ich habe einen Autor einmal ausgegraben, der hat festgestellt, dass um 1900 in Italien ungefähr 100 Seminare bestanden. 100 Seminari diocesani in Italia. Die hatten Professoren zwischen einem und fünf maximal, die durchschnittlich zwei bis drei Professoren, die dann in diesen 100 Seminaren ihren Alumni die Theologie beibrachten. Und das war ein Zustand, der war so unerträglich, dass Leo der 13. begonnen hat mit dem Grundgedanken der Regionalseminare, die dann allmählich weiter ausgebaut wurden, eigentlich erst im 20. Jahrhundert eine gewisse Blüte erreichten. Und diese Regionalseminare waren dann im Grunde genommen schon irgendwie leicht in Richtung Fakultät, wenngleich es da manches zu wünschen übrig blieb. Und wenn man die Erneuerung der italienischen Kirchengeschichte etwa nimmt, die von Lanzoni meines Wissens im Wesentlichen eingeleitet wurde, dann ist das in Kontakt mit deutschen Kirchenhistorikern geschehen, die er im Campo Santo Teutonico getroffen hat. Die erste Arbeit Lanzonis ist in der römischen Quartalschrift erschienen. Also, das System der Seminare, das auch in Frankreich vorherrschte, hat schon am Ende des 19. Jahrhunderts seine völlige seine Unfähigkeit erwiesen, die eigenen Postulate zu erfüllen. und daher dann auch Gründungen wie das Institut Catholique, das allerdings auch sofort nach seiner Gründung in die ersten Konflikte mit verschiedenen einzelnen Bischöfen kam. Sì, sì, traduco subito. Il professor Trippen ha sottolineato la difficoltà che si sentiva dalla parte dei vescovi per l'ingerenza dei governi dentro alle facoltà teologiche. E ha sottolineato che i vescovi preferivano i seminari vescovili dove potevano più liberamente prescrivere le dottrine. Invece questo sistema negli stessi paesi dove prevalgeva, cioè nell'Italia e nella Francia, dove c'erano in ogni di questi paesi circa 100 seminari vescovili con una pochissima entità di professori, c'erano in Italia seminari vescovili con due professori che facevano tutto. Allora, questi seminari erano inefficaci, questo che anche Leone XIII già capiva chiaramente, cominciando con l'idea dei seminari regionali, che poi nel nostro secolo furono allargati, non so in quale parte dell'Italia, soprattutto nel sud, era inevitabile di fondare questi seminari regionali. Perciò anche il rinnovamento della scienza ecclesiastica italiana, io conosco soltanto il caso della storia ecclesiastica, Francesco Lanzoni, veniva con il contatto di professori tedeschi delle facoltà. Il Lanzoni pubblicava il suo primo saggio in un giornale che era stato fondato da storici della Chiesa, tedeschi che venivano dalla tradizione delle facoltà teologiche. Cioè anche i seminari, dopo tutto, fruivano della libertà e dell'apertura di mente che nelle facoltà generalmente era di uso. Un ultimo intervento del dottor Donofrio. Also ich hätte nur eine kurze Frage, also wir haben ja schon eben über Baden die Situation gehört. Mich würde interessieren, welchen Einfluss hat der Altkatholizismus jetzt nicht im akademischen Bereich gehabt, sondern in der katholischen Bevölkerung überhaupt in Deutschland? Oder gab es eben einen Einfluss des Altkatholizismus im katholischen Bereich? Und wie war die Position der Altkatholiken gegenüber dem Kulturkampf? Also, traduco momentino, mi interesserebbe sapere dal professor Trippen l'influsso che il vecchio cattolicesimo ha avuto nell'ambito non solo accademico ma della popolazione, insomma negli strati anche non solo accademici, cattolici, tedeschi. E quale fu la posizione dei vecchi cattolici nei confronti del Kulturkampf, insomma, qualcosina? Ich kann auf all die Fragen, glaube ich, ziemlich kurz antworten. Ich habe die Frage, ob Döllinger Gelehrtenstolz besessen hätte, ich ja selbst mit einem Fragezeichen versehen. Ich glaube, in jedem Professor steckt etwas davon, sonst ist er seiner Art. Wie weit das gereicht hat, wollen wir also hier nicht untersuchen. Zur Frage der Neuscholastik. Selbstverständlich wäre die Neuscholastik eine völlig akzeptable Strömung gewesen, wenn sie angenommen hätte, im theologischen Spektrum eine neben anderen Strömungen zu sein. Das, was die Kirche immer wieder in die Enge treibt, das erleben wir ja auch in der Gegenwart, ist, wenn eine bestimmte Richtung quasi dogmatisiert und zur ausschließlichen gemacht wird, und alles sich bitte genau danach auszurichten hat. Ich habe hier zum Beispiel den Namen Scheben genannt, der wird unter die Neuscholastiker gezählt, weil er aus der römischen Schule kommt, ist aber ein sehr viel weiterer Geist gewesen. Und viele seiner Positionen haben zu theologischen Überlegungen im Zweiten Vatikanischen Konzil hingeführt. Die 250-Jahr-Feier meines Kölner Priesterseminars fiel mit dem 100. Todestag Schebens zusammen und drei Doktoranden über Scheben haben da die dogmatische Position Schebens dargelegt. Aber wenn man etwa in Aeterni Patris und danach, also unter Leo dem 13. sagt, es kann überhaupt keine theologischen weiteren Themen mehr geben, sondern was da kommt, da ist nachzugucken, wo das auf die neuscholastischen Positionen zurückzuführen ist, dann hat das zu der Enge geführt, die in der Modernismuskrise also herausgeplatzt ist. Das zu dem Thema. Hertling, selbstverständlich hat es also nach der, die Börse war ja eine Geschichte, die vor und während des Konzils lief. Es hat nach der Entscheidung des Konzils eine Scheidung der Geister gegeben und Hertling und viele andere haben gewiss sich von dieser radikalen Strömung, die sich in Königswinter getroffen hat und da Schlimmes getrieben hat, abgesondert. Also das führte unter den Laien genauso wie unter den Priestern zu einer Scheidung der Geister und die Leute, die sich zur Kirche schlugen, hatten es schwer, überall in Deutschland. Restbestände kann heute noch jeder habilitierte Katholik, der sich in Deutschland auf einen Lehrstuhl bewirbt, zu spüren bekommen. Er muss dreimal besser sein als jeder seiner Mitbewerber, um irgendeine Chance zu haben. Baden, vor allen Dingen das Gebiet nördlich des Bodensees, ist ein Gebiet relativer Verbreitung des Altkatholizismus gewesen, der aber nie über 40.000-50.000 Anhänger in Deutschland aus den Schichten des Bildungsbürgertums und der Kaufmannschaft hinausgekommen ist. Sie haben sehr stark dagesessen. Und damit kann ich dann gleich auf die letzte Frage hier von Herrn D'Onofrio mitantworten. Bismarck hat sehr gehofft, mit dem Altkatholizismus Politik machen zu können. Es ist in Preußen, sind Mitbenutzungsrechte auf Kirchen eingeräumt worden. Der berühmte Fall war die Pantaleonskirche in Köln, eine Garnisonskirche, über die der Staat verfügte und die er für altkatholischen Gottesdienst zur Verfügung stellte, worauf also der Erzbischof von Köln verbot, diese Kirche weiterhin für katholischen Gottesdienst zu benutzen. In dieser Kirche ist der erste altkatholische Bischof gewählt worden und so weiter. Aber das alles hat wenig gebracht. Diese Altkatholiken sind heute wirklich ein winziger Haufen, der in seinem Klerus von zölibatsmüden Priestern der katholischen Kirche, das muss man also, entschuldigen Sie die harte Aussprache, das muss man also so nennen. Herr Weber hat mich, ich nehme an, wir kennen uns lange genug, bewusst missverstanden. Ich wollte ja gerade herausstreichen, dass die Besorgnisse der Kirche, das Misstrauen gegenüber den Fakultäten unberechtigt war. Die Theologie war besser, sie war im Allgemeinen sehr, sehr kirchlich. Der preußische Staat war schon aus theologischer Minus Habentia in Katholizis gar nicht in der Lage, sich da groß einzumischen. Es hat immer mal schwächere Professoren und stärkere gegeben, aber insgesamt war die katholische Universitätstheologie in Deutschland um Welten besser, wie Sie mit Recht gesagt haben, wie das, was da in kirchlichen Hausmetzgereien in Frankreich und Italien also ablief. Mit Ausnahmen, die es natürlich auch da, die es auch da gegeben hat. Aber insgesamt wollte ich also nicht so verstanden sein, und auch dass da eine gewisse Aufsicht, wer zahlt, führt auch die Aufsicht darüber. Über Inhaltliches, was an den Fakultäten lief, hat sich eigentlich der preußische Staat selten drum gekümmert. La neoscolastica sarebbe stata anche in qualche modo pienamente accettabile se non fosse stata nella pratica dogmaticamente assolutistica. Con l'enciclica Aeterni Patri si stabilisce poi l'esclusività insomma, per tutte le correnti di dissenso, per cui da qui avremo una serie di pressioni che poi sconfineranno fino alla crisi modernista. Al professor Becca mi sembra si parla delle correnti radicali che dopo il concilio sono attive teologicamente, incontrano evidentemente una chiusura, tutti quanti manifestano anche una minima posizione di dissenso dalle posizioni ufficiali della Chiesa. Ha brevemente accennato alla situazione del Baden e poi rispondendo a D'Onofrio parlava della politica di Bismarck, che ha almeno una velleità di utilizzare ai suoi fini evidentemente una forma di collaborazione con questi circoli, di cui si conosceva anche una certa potenza, una certa capacità. D'accordo col professor Weber nell'individuare nello Stato prussiano una posizione teologica di minorità, nel senso che la Chiesa ha una piena sfiducia per le facoltà teologiche statali. Ma se mi permettete, Bismarck ha sperato nel vecchio cattolicesimo solo pochissimi anni. Lui si è convinto ben presto che questo era e restava un movimento minoritario d'élite con il quale non si poteva fare politica. Vorrei solo, per controbilanciare, ricordare che quelle facoltà tedesche contestate erano fondate da governi protestanti e che, come ha spiegato lo stesso Norbert Strippen, che avevano anche un ruolo che era concepito dallo Stato di integrazione del futuro clero nello Stato e di preparazione dei futuri preti al ruolo di educatori morali del popolo. Cioè la situazione è diversa, a mio avviso, sotto questo aspetto tra Prussia, Baden da una parte e Baviera e Austria dall'altra parte. Torniamo cioè a quelle differenze di fondo che passano tra gli stati di tradizioni cattoliche e di tradizioni non cattoliche. Devo essere molto breve, anche perché il professor Wandruschka vorrebbe aggiungere qualche parola. Voglio solo dire, siccome qui facciamo un seminario dedicato ad un argomento, ma dobbiamo sempre anche pensare ai rapporti italo-tedeschi in genere, che Ignaz von Döllinger è stato anche uno dei mediatori tra cultura tedesca e cultura italiana nell'Ottocento. Lui ha tenuto rapporti con italiani, con cattolici riformisti, con moderati, con liberali moderati. Bisogna leggere soltanto quello che lui stesso ha scritto su queste cose. E poi cioè Döllinger, come uno dei pochi che cercavano di capire anche quando criticava, quando paragonava teologia in Germania e in Italia. Rimando per questo al sesto volume del Handbuch der Kirchengeschichte, tradotto in italiano, anche se spesse volte tradotto molto male, cioè quando, sì, in modo pessimo, però da almeno per quello che sa un po' di tedesco, se mette alla mano l'edizione italiana e quella tedesca riesce a comprendere quello che l'autore della versione tedesca ha voluto dire. Bitte. Also Herr Prato spielt eine Rolle und damit sind wir wieder in Trient, in unserer Gegend, in Sigonzano, wo ich schon erzählt habe, dass die ganzen Briefe Döllingers und so weiter von einer frommen Tante dann verbrannt wurden. Aber es ist eine andere Sache. Eines der populärsten Angelegenheiten breiter Menge ist durch das früh genannte Werk Papstfabeln des Mittelalters ja eindeutig gelöst worden, nämlich die Legende von der Päpstin Johanna. Und wobei das Lustige ist, dass diese Fabel jetzt im Zug der Frauenbewegung auf einmal aufgetaucht ist und in Hamburg bei einer Frauenaufführung als feststehend, die Päpstin Johanna ist da sogar auch wieder aufgetreten. Die Fachtheologen greifen sich an den Kopf, aber das ist, was Wirklichkeit ist. Und die Leute, die das gespielt haben, haben gesagt, das ist ein völliger Unsinn, das ist schon von Döllinger widerlegt worden, haben gesagt, aber das ist doch sicher, das weiß doch jeder, dass es die Päpstin Johanna gegeben hat. Ich wollte fragen, ob zum Beispiel in Italien diese Geschichte irgendwie auch wieder jetzt im Zuge der Frauenbewegung, des Feminismus, auch wieder aufgelegt ist. Das Allora, questa domanda dobbiamo rivolgere agli amici italiani, no? Che cioè, certe femministe, nonostante le papes fanno di Duolingo, certe femministe ripetono oggi la storia della papessa Giovanna e hanno fatto anche una manifestazione teatrale a Hamburgo. Le donne attraverso i secoli, anche una papessa. Ci sono cose analoghe in Italia. E un'altra cosa, la parola Hausschlachtereien, die Sie gebracht haben, die habe ich zum ersten Mal von unserem Regimentsfahrer im Lager der Gefangenschaft gehört. Und zwar hat die Merkel, Sebastian Merkel, hat dieses Wort von den Hausschlachtereien, von den theologischen Hausschlachtereien, offenbar sehr gerne in seinen Vorlesungen gebracht. Ma mi pare che con tutta la simpatia per la teologia tedesca universitaria che questa espressione è un po' esagerata, perché c'erano anche alcuni centri di teologia, anche se in senso molto conservatore, pensiamo a Roma, alla Gregoriana, cioè no, lui diceva, i piccoli seminari, sì. Lui diceva, Merkel diceva, sì. Giuseppe II ha avuto il grande merito di aver abolito il Hausschlachterei. Giusto. Questo era uno dei Stehendredensarten. Ja, vielen Dank. Wir sind am Schluss einer reichen Diskussion und gerade der abschließende Hinweis auf Josef II. Wie auch die Anfänge des Referates von Norbert Trippen zeigen eben doch, wie es sich um die theologischen Auseinandersetzungen und Gewichtsverschiebungen eines ganzen Jahrhunderts gegangen ist, die dann in den Kämpfen um das Erste Vatikanum ihre viel zu harte ihren harten Höhepunkt und eben leider die Unterdrückung einer dieser Correnti gefunden haben. Grazie, grazie agli intervenuti. 10 Minuten Pause und dann gehen wir zum zweiten, cioè alle 10:50 ricominciamo. La conclusione è affidata ad un duetto, è un esperimento che ancora non è stato fatto, finora abbiamo avuto voci soliste con accompagnamento poi naturalmente di orchestra, archi eccetera.